1 live. Absolut Aachen. Too much, and you're better off. Dass ich diesen Abend mit euch verbringen darf und danke, dass ihr alle hier seid. Hallo, ihr seid alle wunderschön. Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn was ist, sagt ihr irgendwie Bescheid. Ihr seid hier sicher. Danke an 1Live. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das hier machen darf. I couldn't be more proud. Der nächste Song ist ein Song, den ich über meinen Vater geschrieben habe. Ich bin ohne Vater groß geworden und meine Mama hat es nicht immer einfach. Und ich habe ihn einmal in meinem Leben gesehen und danach auch nie wieder. Und ich habe gesehen, dass unsere Augen genau die gleichen sind und habe dann irgendwann verstanden. Ich wusste nie, warum ich so aussehe, wie ich aussehe, warum ich diese Augen habe, warum ich mein Mund so ist. Ich kannte immer nur eine Seite und auch nur eine Seite von mir selbst und habe dann diesen Song geschrieben. And I hope you like it. Bitte. Entschuldigung. Ja, ich habe euch schon gesagt, ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein. Und give me a second. Ich bin auch sehr nervös, weil es ist viel, also es ist relativ klein und ich sehe jeden und jeder sieht mich und es macht mich sehr, sehr nervös. Ich finde es aber sehr, sehr schön. Diese Abende hat man nicht so oft. Hallo. Und ich hab einmal in Aachen gespielt tatsächlich. Und da war das tatsächlich nicht so gut. Das heißt, meine Erfahrung mit dem Publikum in Aachen war noch nicht so gut. Und ihr seid so krass. Ich glaube, das kann niemand toppen. Vielen, vielen Dank. Der nächste Song ist ein sehr, sehr trauriger Song. Den habe ich, okay, eigentlich ist er nicht traurig. Ich habe den geschrieben, als ich in London war, als es mir nicht so gut ging, an mich selber, um mich zu erinnern, wie stark ich bin. Egal, was ich durchgemacht habe, ich stehe immer noch hier. Ich fliege, ich reise, ich lebe meinen Traum. Und das tut ihr gerade auch. Und ihr hilft mir dabei, meinen Traum zu leben. Und ich habe diesen Song Lifeline geschrieben. Thank you. Thank you. Ihr seid so krass. Ihr seid so, so krass. Vielen, vielen lieben Dank. Let's go! Let's have fun. I don't wanna pick up the phone when you call it. And you acting like I've got no feelings, baby. I'm just a little emotional. Oh, oh. Why you comparing me to so-and-so? Some kind of puppet in your puppet show. You want some better lyrics, better songs. Gonna give you what you want. You ain't really good, no. You ain't really good, no. You ain't really good for me. Come in and fall out of the sun. Aber ihr könnt natürlich filmen, aber let's enjoy it, let's feel it. Sweet. ihr seid so. Ein Applaus an euch selbst, ihr seid so krass! Das ist meine neueste, nicht meine neueste Single, aber Traitor, you might know. Everyone around me, it might not be on purpose. You greedy, cause I'm famous. But you don't really know me. Yeah, you think my life is easy. And do you let me down? I needed you to ground me. Gave you what you like. I need you inside. Gave you what was mine. Second best to find. Ihr seid super krass, ich sag's immer wieder, aber ihr seid wirklich krass. Ich verstand schon vor so viel mehreren Leuten und die waren nicht mal annähernd so krass wie ihr. No joke, Leute, wirklich, wirklich. Der nächste Song ist ein Song, der am Freitag rausgekommen ist. Das ist meine neueste Single. Die habe ich geschrieben, weil ich in meinem Leben auch durch Gewalt musste und sehr viel durchleben musste. Und ich weiß, ganz viele Millionen Menschen auch. Und ich will meine Stimme nutzen. Ich liebe es zu singen, ich liebe es, Musik zu schreiben. Das werde ich mein Leben lang tun, egal wo ich bin, egal was ich mache. Und ich habe diese Chance genutzt. Und dieses Thema, was irgendwie noch... Hallo. Das Thema, was irgendwie noch tabu ist, anzusprechen. Ich habe noch nicht so viele Leute darüber reden hören. Und... toxische Beziehungen, Gewalt, häusliche Gewalt, letztendlich, ihr seid gehört und ihr habt nur dieses eine Leben und bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte löst euch, macht was aus eurem Leben, ihr seid so wertvoll. Hello again. Thank you. to control you and to search your pockets. When all you kept the man was his promise. If you ever loved someone who wasn't right for you, always trying to avoid a conflict, always blinded by the twisted logic. Whatever boundary you cross it, nothing like a break me or break me. So exhausted, getting used to these years and suffering. He's a smoking gun that I'm dropping. Don't you ever stay, cause you're scared of leaving. Always longing for a taste of freedom. Get a sick of all the silent dreaming. Without healing, no healing. Nothing like a break. So, wir sind ein bisschen vielfältig. Wir haben ein bisschen Partymusik, aber auch ein bisschen traurige Musik. Ne? Ich würde jetzt Taka gerne mal hier zu mir bitten. Ein Applaus für Taka. Wir singen euch jetzt einen Song vor, der mir sehr, sehr viel bedeutet. Der heißt Love Should Be Easy. Ich habe den lange nicht gesungen. Entschuldigung, falls es nicht so gut klingt. Aber wir machen das schon, ne? Wir machen das schon. Let's go. vielen Dank. Hedi, Hedi, komm gleich zurück. Vielen, vielen Dank, dass ihr meine Tänzer, meine Band und mich so feiert. Die Tänzer sind ja jetzt gerade abgegangen. Ich hole sie gleich nochmal auf die Bühne. Das war Hedi, das war Anita. Yeah. Hier haben wir Taka am Piano. Hier haben wir David on the bass. And we got Carlo on the drums. Und ich will mich noch ein letztes Mal bei euch bedanken. Das ist mein letzter Song. Das ist mein letzter Song und ich freue mich, den zu performen. Mit dem Song hat alles angefangen. Der heißt Control, singt bitte so laut, wie ihr könnt mit mir mit. Und lasst euch von niemandem was sagen, der Song heißt Control. Cause I don't wanna lose. everybody to the front. Vielen Dank auch. Vielen, vielen Dank, 1Live, wirklich. We appreciate you guys. Thanks for having us.